hinter den Augen, die ein Meer von sich zeichnen, zeichnet sich stumm eine Stille mit ab. Zwischen Kontur und dem ersten Anzeichen einer Begegnung, die mehr als das sagt, als ihre Lippen zu sagen vermögen. Herbstzeit, ein Blatt auf verblichenem Blatt. Hinter dem Lichtstreu aus Licht und dem Regen eines Gefühls aus den Tiefen der Nacht. Lächelst auch du als Geheimnis dazwischen, wortloses Schweigen. Viel mehr noch als das, was ich nicht sage, dein Herz muss es wissen und schaut im Stillen zu den Sternen hinab.